Moin moin und hallo, ich bin's mal wieder, euer Gregor, und ich heiße euch herzlichst willkommen zu einem weiteren Teil des Plauschangriffs und dem Musikreigen, auch bekannt als Game One Radio. Starten wollen wir heute mit Snake Eater, Abstracted Camouflage aus Metal Gear Solid 3. Das ist eine Variation des Titelstücks des Spieles. Metal Gear Solid 3 spielt ja bekanntermaßen in den 60er Jahren und verfolgt den Aufstieg von Big Boss als James Bond-esken Superspion-Charakter. Und passenderweise ist das Titeltheme natürlich auch im typischen James-Bond-Stil gehalten. Abstracted Camouflage ist eine leicht erweiterte Version mit zusätzlichen Jazz-Elementen, finde ich persönlich ganz passend und ganz nett. Hauptkomponist der Metal Gear Solid-Serie ist natürlich seit dem zweiten Teil Harry Gregson-Williams. Zusätzlich haben aber etliche alte eingesessene Konami-Musiker immer mal wieder Tracks beigesteuert, darunter eben Snake Eater. Das stammt von Nohiriko Hibino und wurde eingesungen von der Amerikanerin Cynthia Harrell. Hier ist es. Wir haben ja schon in einem der vergangenen Musikpodcasts etwas vom Commodore 64 gehört, damals noch das Stück Central Park aus The Last Ninja 2. Wie ich da schon erwähnt habe, und es hat sich seitdem natürlich nicht geändert, ist der SID-Soundchip des Commodore 64 einer meiner liebsten Computer-Soundchips, weil er einfach so einen eigenständigen Sound fabriziert. Deshalb hören wir uns jetzt das Stück The Revenge aus CyberKnight 2 an. Das ist ein 2D-Horizontalshooter auf dem C64 gewesen und der Soundtrack stammt von einer der Koryphäen der Computerspielmusik der 80er und 90er, Jeroen Tel, ein holländischer Musiker, der weit über 100 Spiele auf C64, Amiga, Atari ST und auch auf Konsolen wie Master System gemacht hat. Hier ist The Revenge. Vielleicht nicht dem ganz großen Publikum bekannt, aber dafür unter Kennern sehr beliebt und sehr geschätzt ist die Grandia-Trilogie von Game Arts, den Machern von Luna und Super Smash Bros. Brawl. Verglichen mit anderen Rollenspielserien aus Japan hatte Grandia es immer echt gut geschafft, dieses Auf geht's los, yeah! Abenteuerfeeling sehr gut zu vermitteln. Und das lag nicht zum geringen Teil an der grandiosen Musik von Noriyuki Iwadare. Wir hören jetzt aus der PlayStation-Fassung des allerersten Grandia das Titelstück Theme of Grandia. Und ich glaube, ihr werdet schnell merken, was ich mit Abenteuerfeeling da gemeint habe. Hier ist Theme of Grandia. Koji Kondo könnte man ja eigentlich glatt als John Williams der Videospiele bezeichnen. Seine Arbeit zur Super Mario-Serie und The Legend of Zelda ist mindestens genauso ikonisch und eingängig wie die Werke des Großmeisters der Filmmusik. Mir immer speziell im Gehör hängen geblieben ist die Musik zu Super Mario Bros. 3. Und wir hören jetzt A Day of Mario, die Soundeffekt-Edit-Version, zusammengestellt von Nobuyuki Onogi. Das ist sozusagen ein Medley aus Super Mario 3, was aber zusätzlich noch mit Soundeffekten so unterfüttert wurde, dass es quasi eine eigene Geschichte erzählt. Viel Spaß beim Zuhören von A Day of Mario. In der Gamer-Gemeinde stehen Unterwassersektionen ja eigentlich nicht so richtig hoch im Kurs, denn sobald es in einem Spiel irgendwo unter die Wasseroberfläche geht, bedeutet das meist auch einen ziemlichen Anstieg des Schwierigkeitsgrades. Oft sind diese Spielabschnitte aber recht stimmungsvoll inszeniert und vor allem auch mit stimmungsvoller Musik unterlegt, was wir gleich in unserem kleinen Mini-Medley mit zwei verschiedenen Stücken hören werden. Zu einem haben wir Musik aus Aquaria, einem Action-Adventure, was leicht an Echo the Dolphin erinnert, von Alec Kolofka, einem kanadischen Programmierer und Musiker. Zum anderen haben wir die Unterwassermusik aus Donkey Kong Country, auch da komponiert vom Stammkomponisten der Serie David Wise. Gut, auf drei, Luft anhalten. Eins, zwei, thank you. Wenn man ein Spiel wie Dark Souls den ganzen glattgebügelten AAA-Blockbustern von heutzutage gegenüberstellt, dann sticht das Action-Rollenspiel mit seinem unerbittlichen Schwierigkeitsgrad und der sehr, sehr morbiden Stimmung doch ziemlich heraus. Dank des unerwarteten Erfolges des inoffiziellen Vorgängers Demon's Souls haben sich die Dark Souls-Macher bei From Software in Japan nicht lumpen lassen und niemand anderen als Motoi Sakuraba für den Soundtrack von Dark Souls dazu geholt. Wer die anderen Musikcasts gehört hat, kennt ihn unter anderem als Komponisten der Tales-Serie oder auch Star Ocean. Der hat sich für das große musikalische Finale des Rollenspiel-Epos mit der japanischen Sängerin Emmy Evans zusammengetan. Die haben wir auch schon mal im allerersten Musikpodcast gehört. Damals hat sie noch Song of the Ancients für Nier gesungen. Jetzt verleiht sie ihre Stimme aber dem Stück Nameless Song. Nach dieser doch recht gedämpften Stimmung wird es wieder Zeit für etwas Peppiges und damit auch Poppiges. Wir haben ja schon einige Stücke aus den Shin Megami Tensei Persona-Spielen gehört. Komponist ist wie immer Shoji Meguro. Heute haben wir aus Teil 4 das Stück Heartbeat Heartbreak in einer arrangierten Version von Shihoko Hirata. Frei nach dem Motto, kurze Rede, langer Sinn, hier ist es. Heartbeat, Heartbeat, Heartbeat, Heartbeat, Heartbreak, Heartbreak. Im Podcast über japanische Adventures Teil 2, wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich mich ja schon sehr, sehr glühend über folgendes Spiel ausgelassen. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Wer es nicht kennt, das ist eine sogenannte Visual Novel aus Japan. Ein Spiel, was mithilfe von Text, Standbildern und Soundeffekten eine spannende Geschichte nacherzählt, die angereichert wird durch kleine Rätsel und Adventure-Elemente. Die Story ist angelehnt an die Saw-Filmserie und dementsprechend sehr spannend aufgebaut und mit nicht zu knappen Horror-Splatter- und Gore-Elementen angereichert. weil man es auf sehr, sehr viele verschiedene Arten durchspielen kann, hat mich das Spiel über sehr, sehr lange Zeit auch beschäftigt. Und ich muss dabei tatsächlich zugeben, obwohl der Nintendo DS Soundchip eigentlich nicht so berauschend ist, hat es mir die Musik des Spieles doch sehr, sehr angetan. Komponiert von Shinji Hosoe, der eigentlich für Sega sehr, sehr viele Auftragsarbeiten übernimmt, fängt die Musik sehr, sehr gut diese morbide und depressive Grundstimmung ein. Und deshalb habe ich ein kleines Medley zusammengefasst. Hier ist ein kleiner Auszug aus der Musik von Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Selbst wenn man, so wie ich, ein großer Fan der Rollenspiele ist, wird man mit der Zeit doch den typischen Fantasy-Settings frei nach Herr der Ringe mit Elfen, Orks und Trollen doch irgendwann überdrüssig. Da freut man sich umso mehr, wenn mal eine Serie wie Shadowhearts daherkommt, die doch ein wenig was anderes versucht. Erschienen als Trilogie auf der PlayStation 2 ist die Shadowhearts-Serie im fiktiven Europa des Zweiten Weltkriegs angesiedelt. Da obendrauf noch eine kräftige Packung schwarzem Humor und eigenständiger Gameplay-Elemente und fertig ist das etwas andere Japano-Rollenspiel. An der Musik der Serie haben sich sehr, sehr viele verschiedene Komponisten beteiligt. Wir hören jetzt etwas von einem alten Bekannten, Yasunori Mitsuda, dem Komponisten von Chrono Trigger und Xenogears beispielsweise. Der hat für den zweiten Teil die Oberweltmusik gemacht, die nennt sich Old Smudged Map. Und hat mehrfach beim Spielen bei mir jedenfalls dafür gesorgt, dass ich länger auf der Oberwelt verweilt bin, als es eigentlich sein müsste. Hier ist es. Von Shadow Hearts gehen wir nun weiter zu einem Spiel, das zumindest mit dem gleichen ersten Wort im Titel beginnt. Shadow of the Colossus. Dank der kürzlichen Neuauflage für die PlayStation 3 sollte Shadow of the Colossus ja hoffentlich den meisten ein Begriff sein. Deshalb werde ich nicht allzu viel darüber erzählen, nur so viel. An der Oberfläche scheint es ein Bosskampfspiel zu sein mit Anleihen an Legend of Zelda. Hintergründig ist Shadow of the Colossus aber auch eines der wenigen Spiele, das genau weiß, wie man auch die leisen Töne trifft. Musikalisch wurde das Spiel vertont von Kō Ohtani, das ist ein japanischer Film- und Anime-Komponist, der es wirklich verstand, die Grundstimmung des Spieles sehr, sehr schön anzufangen. Wir hören das Stück Prologue to the Ancient Land direkt vom Anfang, wo der Jüngling Wanda auf seinem Pferd Agoro mit dem leblosen Körper seiner Freundin / Prinzessin oder was auch immer sie gewesen ist, in den Tempel einreitet. Und los geht's. Von Legend of Zelda im Geiste jetzt zum waschechten Legend of Zelda. Das N64 mag zwar keinen so richtig tollen Soundchip spendiert bekommen zu haben, nichtsdestotrotz gilt der Ocarina of Time Soundtrack von Koji Kondo als einer der besten auf dem System. Wir hören uns jetzt das Stück an, wenn man das allererste Mal auf die Oberwelt, das Hyrule Field, gerät, aber nicht in der originalen N64-Version, sondern in einem Remix von Mocha. Und ab dafür! We'll be right back. Einer meiner liebsten Spielehersteller der 80er und 90er ist eindeutig Konami. Nicht nur wegen des großartigen Spieleoutputs, den sie gehabt haben, sondern auch wegen, natürlich in diesem Cast ist ja klar, der fantastischen Musik, die produziert wurde. Wenn man sich heutzutage damit beschäftigt, stehen natürlich am ehesten einzelne Musiker wie Akira Yamaoka oder Michiru Yamane im Vordergrund. Früher hatte Konami einen Talentpool aus Musikern unter dem Label Konami Kukeha Club zusammengefasst. Deshalb findet man diese Bezeichnung auch unter den Komponisten von vielen alten Spielen. Der Konami Kukeha Club hat auch unter anderem eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Snatcher vom Mega CD, vertont, das Cyberpunk-Grafik-Adventure mit Anleihen an Blade Runner und Terminator. Hier ist das Titelstück One Night in Neo Kobe City. Ein echt schöner Track mit einer ordentlichen Portion Jazz und schön viel 80s-Einschlag. Und hier ist es. Und damit wären wir auf der Zielgeraden des heutigen Musikcasts angelangt, denn wir sind beim vorletzten Stück des Tages. Wie bereits vor einigen Casts erwähnt, hat Square Enix ja kürzlich eine Handvoll Remix-Alben herausgebracht, die es zur Aufgabe hatten, aktuelle Musiken, aber auch schon ein wenig ältere Titel zu nehmen und so umzubauen, als ob sie ursprünglich mal auf 8-Bit-Konsolen stattgefunden hätten. Im Original ist der Super Nintendo Soundtrack von Chrono Trigger natürlich über jeden Zweifel erhaben, wie das Spiel selbst auch. Nichtsdestotrotz haben es sich die beiden DJs OMKT und MJ zur Aufgabe gemacht, insbesondere die Character-Themes des Soundtracks zu verweben und darunter auch noch einen kräftigen Eurobeat zu packen. Das Ergebnis war für mich im ersten Moment ein klein wenig sonderbar, muss ich tatsächlich zugeben, weil ich die Musiken einfach in- und auswendig kenne. Aber als ich mich ein bisschen reingehört habe, hat es mich tatsächlich gepackt. Und ja, da kommen wohl die europäischen Wurzeln bei mir durch. Und ich habe es richtig gemocht tatsächlich. Hier ist das Character Medley in der Eurobeat Eiffel 65 Techno Power Fassung. Und ab dafür. Der letzte Auftritt gehört nun einer Popsängerin namens Ayaka. Die hatte 2006 in Japan eine Single rausgebracht, die hieß Why, warum, und ist damit sogar bis in die Top 5 der japanischen Charts vorgedrungen. Für uns aber noch wichtiger ist es, dass Why auch als Abspann-Theme von Final Fantasy Crisis Core auf der PSP verwendet wurde und damit auch die Brücke zwischen Crisis Core und Final Fantasy VII geschlagen hat. Der Song selbst ist wie das Ende von Crisis Core schön emotional, aber davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Wir nähern uns mit Riesenschritten der 90. Minute und ich mache deshalb von meinem Vorrecht als Schiedsrichter Gebrauch und pfeife hiermit diesen Podcast ab. Weitere Musikvorschläge wie gehabt unter podcast@game1.de. Ich war der Gregor, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.